Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und freue mich, dass ich hier quasi in der Höhle des Löwen über Wagner referieren darf, kann und finde das auch äußerst löblich, dass hier das tatsächlich mal so eine Vortragsreihe dazu stattfindet, weil es ansonsten das Jubeljahr zu Wagner ja eher durch das übliche Feuilleton-Gesülze dominiert war. Genau, was ich machen werde heute ist, also ich werde ein bisschen was über Wagners Antisemitismus sagen und dann vor allen Dingen aber auch über die Frage, inwiefern sich dieser Antisemitismus oder insgesamt die völkische Ideologie im Werk niederschlägt und was das aber auch wiederum zu tun hat mit dem, was bei Adorno und Horkheimer unter dem Begriff Dialektik der Aufklärung firmiert, inwiefern also gerade Wagners moderne Züge mit seinen regressiven völkischen durchaus zusammengehen, wie also gerade Wagners musikalische Neuerungen im Dienste in der Regression stehen. Und ich weiß nicht, wie eigentlich so insgesamt hier die Bekanntschaft mit Wagners Werk ist. Wie viele Leute gibt es denn, die schon mal eine Wagner-Oper gesehen haben? Okay, gut. Das ist eher wenig. Gut, dann ich habe keine Kritik oder irgendwas. Ich habe also durchaus auch ein paar Musikbeispiele mitgebracht. Muss mal gucken, wie lang wir das dann insgesamt im Einzelnen machen. Aber so ein bisschen anders als ein Artikel bietet ja ein Vortrag die schöne Gelegenheit, da auch mal reinzuhören oder auch das da reinzugucken. Genau, das diesjährige Wagner-Jahr fand so ein bisschen unter dem Motto statt, was in Bayreuth 1951 zur Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele, wo eben einmal im Jahr der Ring aufgeführt wird, als Schilder im Foyer hing, wo nämlich drauf stand, dass politische Diskussionen unerwünscht seien. Und daran hat sich gerade dieses Jahr das Feuilleton einigermaßen gut gehalten. Zwar konnte natürlich niemand leugnen, dass Wagner einfach ein Antisemit vor dem Herrn war, aber das Ganze ist immer unter dem Motto Genie und Wahn verbucht worden. Also ja, das war schon alles politisch, war das schon schwer problematisch, was der gute Herr gesagt hat, aber davon muss man sich ja die Musik nicht vermiesen lassen. Oder, ich glaube, das ist ja auch in einem der Texte zitiert worden, dass es dann immer Formulierungen gibt wie ein Quartsextakkord kann man ja gar nicht politisch spielen. Das ist dann eben eine Politik- und ressentimentfreie Zone, das musikalische Kunstwerk, was man einfach nur genießen kann, aber eben offensichtlich nicht drüber nachdenken darf. Demgegenüber, wie gesagt, möchte ich gerne zeigen, inwiefern das sehr wohl dieser weltanschauliche Zug bei Wagner eben auch sein musikalisches Werk strukturiert. Und dazu zunächst vielleicht ein paar Worte. Was ist eigentlich das Bemerkenswerte erstmal an Wagners Antisemitismus selbst? Sein bekanntester Text dazu heißt Das Judentum in der Musik. Der ist zweimal veröffentlicht worden. 1950 im Rahmen einer kaum gelesenen musikalischen Zeitschrift, 1850, genau. Und dann aber nochmal 1869 in Form einer breit rezipierten Flugschrift. Und bemerkenswert an diesem Text ist eben, dass Wagner darin eigentlich ziemlich viele Topoi dessen, was man an wirklich den modernen Antisemitismus nennt, vorwegnimmt oder erstmals ausformuliert, also im Gegensatz zu dem vor allen Dingen religiös begründeten Antijudaismus, der sich aus dem Mittelalter her schreibt, das Feld bereitet für einen sich wirklich rassisch definierenden Antisemitismus, wo, und das ist natürlich dann der entscheidende Clou, zum Beispiel die Konversion keine Möglichkeit mehr ist, der Entfolgung zu fliehen. Wagner benutzt selber den Begriff Rasse nicht oder nur in seinen letzten Lebensjahren, aber seine Beschreibung des Problems, was des Judenproblems, wer das schildert, ist eben, hat immer schon eben diese Konstante eines unwandelbaren jüdischen Wesens. Er stellt also fest, es hat ja die Emanzipation der Jüdinnen und Juden gegeben, aber es gäbe eben immer noch Vorbehalte gegen sie und die wolle er eben in dem Aufsatz erklären. Und er tut das eben damit, dass er sagt, dass diese Emanzipation, also das Staatsbürgerwerden der Juden, eben nur scheinbar dazu geführt habe, dass die eben Teil der Gemeinschaft würden, sondern in Wirklichkeit zeige sich eigentlich jetzt erst, wie wesensfremd das jüdische Denken den Völkern, in denen sie jeweils emanzipiert worden sind, sei, und vor allen Dingen natürlich des Deutschen, weil die Juden eben, und das ist dann sein Hauptthema, unproduktiv sind. Sie selber können keine authentische, wahre Musik, keine authentische, wahre Kunst hervorbringen. Und wenn sie sich musikalisch betätigen, wie zum Beispiel Komponisten wie Giacomo Meyerbeer oder Mendelssohn Bartholdy, dann würden sie das eben bloß nachahmend, also ohne innere Anteilnahme tun. Die Kultur, an der sie sich da beteiligen, bleibt ihnen eben ganz äußerlich und das spüren die Menschen und verachten sie dafür. Und das endet dann eben mit dem flammenden Appell, gerade interessanterweise an die jüdischen Leser. Aber bedenkt, dass nur eines eure Erlösung von dem auf euch lastenden Fluche sein kann, die Erlösung Ahasvers, der Untergang. Und er argumentiert eben auch ganz viel tatsächlich mit einer Art von, dass die Leute Juden nicht leiden mögen, ist ein hinreichender Beweis dafür, dass an ihnen etwas sein muss, was diese Gefühle hervorruft. Und finden sich eben haufenweise Formulierungen wie über die unbewusste Empfindung als innerliche Abneigung gegen jüdisches Wesen, das unwillkürlich Abstoßende der Juden, die instinktmäßige Abneigung gegen sie, der natürliche Widerwillen gegen jüdisches Wesen und so weiter. Und in der Veröffentlichung von 1869, also die dann auch tatsächlich breit rezipiert worden ist, findet sich dann insofern eben noch eine Verschärfung, als man dieses eben von mir vorgelesene Zitat mit dem Untergang ja immer noch so deuten kann und auch in dem Kontext so lesbar ist, dass es darum geht, dass die Juden selber alles daran setzen müssen, ihr jüdisches Wesen zum Untergang zu bringen. Er zitiert da als Vorbild eben Ludwig Börne. Heißt es dann in dem Vorwort zur Wiederveröffentlichung: Ob der Verfall unserer Kultur durch eine gewaltsame Auswerfung des zersetzenden fremden Elementes aufgehalten werden könne, vermag ich nicht zu beurteilen, weil hierzu Kräfte gehören müssten, deren Vorhandensein mir unbekannt ist. Womit dann eben tatsächlich das Thema der gewaltsamen Auswerfung schon mal formuliert ist und die Frage, ob das eine Lösung sein kann oder nicht, ja auch in die verschiedenen Richtungen hin sehr offen gehalten wird. Also reicht das überhaupt, kann man das ja lesen, oder muss das sein, kann man es auch lesen. Also es ist eben sehr, sehr gezielt, so ein bisschen vage mit dem berühmten antisemitischen Augenzwinkern geschrieben. Der Text ist natürlich auch nicht der, also ist das Hauptdokument von Wagners Antisemitismus, aber beileibe nicht das einzige. Man kennt das sowohl aus den Briefen an den König Ludwig von Bayern, sein Förderer, der da übrigens nicht besonders drauf angesprungen ist, aber auch in den Schilderungen von Cosima Wagner, seiner Witwe, die beschreibt, wie Richard einmal im heftigen Scherze gesagt habe, dass er doch hoffe, dass alle Juden bei einer Aufführung von Lessings Nathan der Weise verbrennen mögen. Oder eben auch aus den Schilderungen von jüdischen Musikern, mit denen Wagner zu tun hatte. Und das gehört, das müsste man vielleicht am Ende nochmal drauf zurückkommen, es gehört zu den Eigenarten, dass Wagners Antisemitismus nicht dazu geführt hat, dass er einfach mit keinen Juden zusammengearbeitet hätte, sondern Er hatte ganz im Gegenteil zum Beispiel seinen Lieblingsdirigenten des Parzival, war jüdisch und der wurde dann immer in die Familie Wagner eingeladen, musste sich da irgendwelche antisemitischen Sottisen anhören, dann war er so ein bisschen verstimmt und dann hat Wagner gesagt, verstehen Sie keinen Spaß und Sie sind trotzdem mein Parzival-Dirigent und so, also eine doch recht bemerkenswerte Quällust, die den Herrn Wagner da ausgezeichnet hat. Die Behauptung, das sei eben so seine Privatmeinung gewesen oder gar in noch einer Verschärfung, für die zum Beispiel Eckhard Henscheid steht, der das seit Jahren vertritt, das sei nur eine Art konkurrenztaktische Maßnahme gewesen gegen vor allen Dingen seinen frühen Förderer und späteren Konkurrenten Giacomo Meyerbeer. Und Wagner habe, so sagt Henscheid, von dem ganzen Schmuh natürlich nicht ein einziges Wort wirklich geglaubt. Gegen diese Deutung spricht eben schon auf einer sehr, sehr einfachen Ebene das Vorhandensein von Figuren in den Wagnerschen Musikdramen, die Adorno mal mit dem schönen Wort Judenkarikatur bezeichnet hat. Also es gibt eben zwar in keiner Oper Figuren, die als Juden auftreten, aber es gibt eben mehrere Figuren, die mit allen seinen Charakteristika, Kennzeichen des Jüdischen versehen werden, wie Wagner es eben in seinen Aufsätzen da formuliert. Es gibt eben sowohl den hinterhältigen Zwerg Alberich als auch seinen Bruder Mime in dem großen Magnus Opum, dem Ring der Nibelungen, wo der Alberich eben der Verschlagene ist, der das Rheingold der Rheintöchter zu einem Ring schmiedet, mit dem er dann alle anderen beherrschen kann und damit Ausbeutung und Geldgier und so weiter in die Welt bringt, während Mime eigentlich sagen das lächerliche Gegenstück ist zu diesem Alberich, nämlich eben der vor allen Dingen, und da habe ich dann auch später noch ein Beispiel, also wo das auch sehr schön zu sehen ist, der vor allen Dingen diese die Züge des sich einschmeichelnden, schwächlichen, immer zurückgestoßenen, im Geheimen finstere Ränke spielenden Figur hat, die aber gleichzeitig dann sozusagen der geborene Loser eigentlich ist. Es gibt in anderen Opern, in den Meistersingern, gibt es die Figur des Beckmesser, auf den komme ich auch gleich nochmal, der sozusagen idealtypisch die Rolle des Juden in der Musik verkörpert, insofern er eben nicht wirklich selber produktiv schaffen kann, sondern nur nachahmen, äußerlich den Regeln gehorchen und deshalb natürlich völlig versagt. Und es gibt auch noch so kompliziertere Figuren wie Kundry in dem Parzival, die eher die Form der ewigen Jüdin als ewige Verführerin ist. Es ist natürlich gesagt worden, dass ja nirgendwo steht, dass das Juden sind und dass das deswegen auch sagen unangebracht oder unzulässig sei, hier eben auf Judenkarikaturen zu schließen. Aber andererseits war es eben schon, und das ist auch bei Jens Malte Fischer in dem sehr lesenswerten Buch über Richard Wagner und seine Wirkung dokumentiert. Es ist eigentlich eben schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel im Kreis um Gustav Mahler, der ein großer Wagner-Dirigent war, jüdischer Dirigent, Opfer vieler antisemitischer Kampagnen, der, obwohl er eben ein begeisterter Wagner-Dirigent war, gleichzeitig immer klar gesehen hat, dass die Charakterisierung zum Beispiel dieser Figur Mime eine ist, die direkt auf sogenannte Mauscheln anspielt, also das Jargonsprechen, das, was die Antisemiten um die Jahrhundertwende eben besonders gehasst haben, also eine Sprachmelodie, die an das Jiddische erinnert. So, und vor Adorno haben eben auch schon ein Musikkritiker wie Vornamen weiß ich gerade nicht, Becker in den 20er Jahren, genau darauf angesprochen. Also es ist sozusagen immer schon ein offenes Geheimnis gewesen, dass das hier eine ganz deutliche Assoziation mit dem Jüdischen gibt, von diesen Judenkarikaturen, Figuren her. Und also nichts, was irgendwie eine Kritikerfantasie da bösartig reindichtet, sondern was eigentlich von der Rezeption eigentlich immer schon behandelt wurde als, naja, so eine Art feststehender Fakt. Selbst wenn, könnte man natürlich auch nochmal sagen, also selbst wenn Wagner tatsächlich gar nicht intendiert hätte, das jeweils als Judenkarikaturen zu schreiben, selbst dann wäre es ja auch einigermaßen egal, weil eben diese Figuren tatsächlich immer die Funktion des Juden, wie er sie eben in so Aufsätzen wie Judentum in der Musik hat, übernehmen. Und es ist ja eine bizarre Vorstellung, sich vorzustellen, der Antisemit würde tatsächlich versuchen, ein Bild des Juden zu produzieren und nicht etwa ein Bild dessen, was bei ihm so alles an Wahnsinn in seinem eigenen Kopf herumspukt. Um das vielleicht nochmal etwas deutlicher zu machen, möchte ich jetzt tatsächlich aus Siegfried, also der zweiten Oper in der vierteiligen in dem vierteiligen Ring der Nibelungen aus dem ersten Akt, relativ vom Anfang her, eben eine Szene zwischen Siegfried und Mime spielen. Siegfried ist eben der blonde germanische Recke, der Naturbub, der später dann auch losziehen wird und mit seinem Schwert den Drachen erschlagen und hast du nicht gesehen und dann am Ende irgendwie bösen Machenschaften zum Opfer fällt, wie germanische Recken das eben so zu tun pflegen. Und er wächst eben bei seinem Ziehvater Mime auf, der ein Schmied ist, dem aber nicht viel gelingt, wie wir sehen werden, und von dem Siegfried auch immer schon weiß, dass der nicht sein wirklicher Vater sein kann, weil der ja so abstoßend und widerlich ist. Und es ist mit englischen Untertiteln, aber ich bin sehr froh, das überhaupt noch ganz kurzfristig gefunden zu haben und sehr dankbar für die Veranstalter, dass sie mir das hier noch zur Verfügung gestellt haben. Das ist nämlich aus dem sogenannten Jahrhundertring von Pierre Boulez und Chéreau, also eine Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen von 1976 bis 80. Und Pierre Boulez, für die ihn nicht kennen, ist einer der bekanntesten Vertreter der kompositorischen Moderne, einer der Nachfolger der Schönberg-Berg-Webern Wiener Schule. Und insofern ist es eine moderne Inszenierung, eine, die Wagner-Fans sehr engagiert hat und die interessanterweise auf eine bestimmte Art diese Judenkarikaturenzüge, statt sie zu verstecken, auch durchaus nochmal besonders raustreibt. So, und es gibt leider englische Untertitel, deswegen ist die besonders wagnersche Sprache darin nicht immer zu erkennen. Deshalb einmal das eins der entscheidenden Zitate nochmal vorweg. Wagner schreibt nämlich in seinem Aufsatz über Judentum in der Musik: Als durchaus fremdartig und unangenehm fällt unseren Ohren ein zischender, schrillender, sumsender und murksender Lautausdruck der jüdischen Sprechweise auf. Und Siegfried wird das hier gleich aufnehmen und Mime erklären: Sehe ich dich stehen, gangeln und gehen, knicken und nicken, mit den Augen zwicken, beim Genick möchte ich den Nicker packen, den Garaus geben, dem garstigen Zwicker. Das heißt also auch in einer Parodie sagen gleichzeitig auf diese jüdische Sprache, diese angebliche jüdische Spracheigenart und den Juden nachzuahmen, ist ja das, was wie Adorno und Horkheimer schreiben, etwas, was der Antisemit sowieso am liebsten tut. Ja, genau. Thank you. Also das ist Mime. Lauter. Wie geht das nochmal? Hier. Nein, nein. Musikalische Qualität leidet, glaube ich, gerade ein bisschen unter den Boxen, aber ich hoffe, dass es halbwegs trotzdem nachvollziehbar war. Und das geht noch eine ganze Zeit so weiter. Und natürlich hat Siegfried auch recht, wenn er in Mime sozusagen einfach rein instinktmäßig das Böse wettert, obwohl Mime ihm ja immer erklärt, wie er Mime eben nur aus der Güte seines Herzens sich um den Siegfried sorgt und ihm Gutes tun will und so weiter, wissen natürlich wir Zuschauer, dass vorher Mime wie Superbösewichter das eben zu tun pflegen, dem Publikum schon ihren Superbösewichtplan erklärt haben, dass sie es halt Siegfried nämlich nur braucht, um den Drachen Fafner zu erschlagen und an dessen Goldschatz zu kommen. Und insofern ist Siegfried ein bisschen wie Tarzan von TKKG, der auch immer sofort erkennt, wenn Leute Bösewichter sind. Es gäbe noch mehr sehr bezeichnende stellen, also auch wenn dann schließlich Mime und Alberich aufeinandertreffen, aber diese Art von händeringender Einschmeichelei, wo man quasi das Oi, Oi, Oi immer schon mithört, das ist, finde ich, hier in dieser Inszenierung auch wirklich ziemlich gut rausgestellt und rausgespielt worden. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass das, was die Wagner-Verteidiger, wie Henscheid zum Beispiel, sagen, dass es sich bei Wagners Antisemitismus doch in Wirklichkeit einfach nur um eine Art von Konkurrenzabwehr gehandelt habe, dass also Wagner nicht etwa irgendwie ein Antisemit gewesen sei, sondern einfach nur ein Charakterschwein, dass das nicht auch gleichzeitig stimmen könne. Es ist ja ganz im Gegenteil insofern so, dass da es dem Antisemiten nie um Wahrheit geht, sondern um Macht, diese beiden Motive, also der Wahn des Ressentiments und das Kalkül dessen, dass man damit jemandem schaden kann, durchaus in einem zusammenfallen können. Und gerade einer der bekanntesten Sätze von Wagner ist ja bekanntlich, Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun und somit auch eine taktische Maßnahme durchaus immer gleich sofort zur Lebensmaxime zu machen. Man kennt das genauso heute noch, dass Leute wie, wenn Heinz Rudolf Kunze zum Beispiel eine Deutschrockquote fordert, dass das natürlich einerseits einfach komplett kalkuliert ist, weil er weiß, dass er ansonsten keine Chance mehr hat, wenn man sich die Konkurrenz nicht mit solchen Mitteln vom Leibe hält, und dass er andererseits tatsächlich davon ausgeht, dass das wirklich für das Gute, Wahre und Schöne in der Welt extrem wichtig ist, dass mehr deutscher Schlager im Radio gespielt wird. Und der Vergleich ist gar nicht so unpassend, denn auch in Wagners Antisemitismus, in den Wagners musikpolitischen Pamphleten überhaupt, hat so eine Art von Deutschrockquote eben bloß eben als Deutsch-Oper-Quote eine relativ wichtige Rolle gespielt. Wagner hatte sich ja nichts weniger vorgenommen als eine Reform des Opernbetriebs und letztendlich eine Abschaffung der Oper überhaupt, weswegen er eben auch seine musikdramatischen Werke eben nie Opern genannt hat, sondern tatsächlich Musikdrama. Seine Kritik an Opern war eben, dass es sich dabei um eine oberflächliche Unterhaltungsveranstaltung handelt, dazu da, um vor allen Dingen irgendwelchen Fürsten und anderen reichen Gesellen etwas Abwechslung zu verschaffen, und aber bar jeder Ernsthaftigkeit. Was ihm insbesondere aufgestoßen ist an der Oper, die eben damals in der Zeit vor allen Dingen von italienischen Produktionen, dann von französischen dominiert war und an denen sich eben auch deutsche Opern oder deutschsprachige Opernkomponisten wie Mozart, Händel und alle orientiert haben, Klammer auf, weswegen Mozarts Opern ja alle italienische Libretti haben, Klammer zu. Was also Wagner an dem besonders aufgestoßen ist, ist, dass anders als zum Beispiel das symphonische Werk von Mozart, Beethoven und so weiter, die Oper eben auseinanderfällt in das, was man Arie, Ensemble und Rezitativ nennt. Die Arie, wo Sänger und Sängerinnen ihre Kunststücke vorführen können. Das Rezitativ, wo die Geschichte weitererzählt wird. Und das Ganze, was dann auch unter dem Namen Nummernoper firmiert, hat immer schon das drin, was heute noch so die drei Tenöre machen, nämlich immer die schönsten Arien aus 300 Jahre Operngeschichte vorsingen. Das heißt, sind immer schon eigentlich auf Zerstückelung, auf die Geschichte muss man gar nicht ernst nehmen. Es kommt auf die Sahnestückchen an, die man eben auch rausnehmen kann, drinne. Und demgegenüber hat Wagner halt in seiner Oper tatsächlich ein Werk, was aus einem Guss ist, proklamiert, was also einer einheitlichen Logik unterliegt, nicht in sich gebrochen ist, um dem Publikumsgeschmack zu gefallen. Und nein, erstmal kann man dann einen Punkt machen, weswegen auch eben es in Wagners Opern überhaupt nicht die Trennung mehr gibt zwischen Arie und Rezitativ. Also es gibt nicht die Stellen, wo plötzlich das Spotlight auf eine Sängerin ist, oder vor allen Dingen Sängerinnen sind es ja meistens, die dann ein Stück weit singen, sondern der gesamte Gesang ist immer, auch wenn man das eben vielleicht nicht so richtig mitgekriegt hat, auf Durchhörbarkeit angelegt. Das heißt, theoretisch soll jeder Zuhörer, jede Zuhörerin in der Lage sein, wirklich zu verstehen, was da gesungen wird, und so der Handlung in jedem Moment folgen zu können. Des Weiteren, das ist der zweite Punkt, soll eben das Libretto tatsächlich vom gleichen künstlerischen Rang sein wie die Komposition, also Text und Musik. Der Text soll der Musik nicht untergeordnet sein, nur eine Art Vehikel, sondern tatsächlich das gleiche Recht, wie eben auch die Bühnendekoration, weswegen dann das zweite wichtige Schlagwort das Gesamtkunstwerk ist, was von Wagner proklamiert wird. Also eins, wo gleichzeitig alle Sinne in Beschlag genommen werden, nicht nur Ohren, sondern auch Augen und der Verstand, weil er dem dichterischen Werk nachhört. Das wird dann von Wagner eben, und das ist dann sein völkischer Clou, polemisch dem welschen Tand aus Italien und Frankreich gegenübergestellt. Was durchaus ja erstmal ganz sympathisch klingt, sagen die Ernsthaftigkeit des Kunstwerks betonen, das integrale Kunstwerk, wo jedes seiner Momente gleich wichtig ist, hat dennoch, sagen also auch ohne diesen völkischen Clou, immer schon gleichzeitig eine extrem problematische Schlagseite, weil das Gesamtkunstwerk, und das habe ich so ein bisschen versucht, in meinem Konkretartikel auch auszuführen, Ersatz sein soll, sagen eine Ersatzwelt schafft, in der die Zerstückelung der bürgerlichen Gesellschaft aufgehoben sein, in der es also keine Arbeitsteilung mehr gibt, in der der Komponist gleichzeitig Dichter und Bühnenbildner ist, in der es keine Spezialisierung in dem Sinne mehr gibt und in der eigentlich all das, was sozusagen auf den Barrikaden von Dresden 1848, wo Wagner ja mit Bakunin zusammengekämpft hat, was da gescheitert ist, in diesem Sonderreservat der Kunst nachgeholt wird oder sagen eigenständig verwirklicht. Und diese Art sagen einen gesellschaftlich exterritorialen Bereich zu wählen, wo dann die Verstümmelung der bürgerlichen Gesellschaft auf einmal nicht mehr gelten sollen, wo man dann eben, um mit Goethe zu sprechen, wirklich Mensch sein darf, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das ist natürlich immer eine extrem problematische Konzeption und schlägt eben ziemlich schnell in Ideologie um. Und wie es das tut, kann man zum Beispiel an der ganzen Geschichte des Bayreuther Festspielhauses sehen. Das Bayreuther Festspielhaus ist ja von Wagner konzipiert worden, eben genau um ein Operngebäude zu haben, was adäquat ist für seine Form von Musikdrama, wo auch von der ganzen Idee her sagen nicht nur die feudalen und reichen Bürger kommen sollten, sondern ein repräsentativer Ausschnitt der Volksgemeinschaft, also der Schmied und der Bauer genauso wie die reichen Kaufleute und die gerade sozusagen als dieses Weihefestspielhaus, dieses, was ganz anders sein soll als der Alltag, aber geradezu der Inbegriff eigentlich ist von einer, sagen, Kommerz-Plus-Veranstaltung, gerade weil es was anderes sein soll, ist es dann das, wo die Reichen, Schönen und Mächtigen sich wirklich sehen lassen müssen. Wollen sie was werden in der Bundesrepublik oder eben früher im Deutschen Reich, weswegen auch selbst dann irgendwie Leute wie Claudia Roth sich dann in Schale werfen, um sich dann einmal in Bayreuth sehen zu lassen. Und natürlich kommen keine Bauern und Schmiede dahin, weil das überhaupt nicht bezahlbar ist. Wichtig ist aber eben, dass dadurch, dass dieser Raum so eine Art eine Art Wallfahrtstempel gleichzeitig wird, wo gerade die Ideologie regiert. Hier geht es nicht um den schnöden Mammon, hier geht es wirklich nur rein um die Kunst und um nichts anderes, also eine Art von Kunstreligion. Und Walter Benjamin hat das einmal sehr schön charakterisiert, wie ich finde, er schreibt zwar über Baudelaire an der Stelle, aber es trifft genauso gut auf Wagner zu, zumal er eben auch selber das Wort dann vom Gesamtkunstwerk zitiert. Benjamin schreibt also im Paris, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, die Nonkonformisten rebellieren gegen die Auslieferung der Kunst an den Markt. Sie scharen sich um das Banner des L'art pour l'art, also Kunst um der Kunst willen. Dieser Parole entspringt die Konzeption des Gesamtkunstwerks, das versucht, die Kunst gegen die Technik abzudichten. Die Weihe, mit der es sich zelebriert, ist das Pendant der Zerstreuung, die die Ware verklärt. Das bezeichnet, denke ich, sehr gut, wie gerade das scheinbar dem Markt entzogene Kunstwerk, wie Wagner es eben vorhatte, zu einer besonders raffinierten Kulturware wird, wo sozusagen gerade die religiöse Aura der Ware, also ihre Eigenmächtigkeit, ihre aus eigener Macht Dasein, wenn fetischistisch konsumiert wird. Und diese Art von Verklärung, die da stattfindet, ist eben tatsächlich auch das, was, und das wäre dann gleich, wenn es um die kompositorischen Züge geht, das Entscheidende. Diese Art der Verklärung ist eben das, was Wagner mit allen seinen kompositorischen Neuerungen versucht einzuführen. Also eine Musik, die sich scheinbar nicht nur über den Alltag, den Werkeltag oder sowas erhebt, sondern überhaupt eigentlich über den Horizont des Gleich und Gleich, dieser kalten, rationalen Sphäre, sondern die eine eigene Art von Entrückung zelebriert, eine Art von eigenmächtiger, religiöser Sphäre, der man eigentlich gar nicht wirklich logisch, vernünftig nachfolgen kann, sondern von der man sich halt nur überwältigen lassen kann. Genau, bevor ich das vielleicht an einzelnen Momenten nochmal ein bisschen ausbuchstabiere, was das heißt, möchte ich gerade diesen Gedanken von Wagners Opern sind sozusagen eine Reklame für die nicht reklameförmige, nicht kommerzielle, nicht an den Massengeschmack anpassende Kunst ein bisschen ausführen. Natürlich deswegen, auch wieder Klammer auf, gerade deswegen dann eine Kunst, die beim Volk, bei den Massen ankommt. Und zwar anhand des Schlusses der Meistersinger. Die Meistersinger, ich hatte das ja auch schon erwähnt, ist eine der Opern, die berühmt ist für ihre Judenkarikatur, die insgesamt eine der politisch heikelsten Opern ist, die mit der Aufforderung, die deutschen Meister zu ehren, endet und all solcher Schmuh. Und wo es um so eine Art Talmi-Mittelalter geht, wo es einen Sängerwettstreit gibt und wo zwei Personen gegeneinander gestellt werden, nämlich erstens Beckmesser, der inzwischen sprichwörtlich gewordene, der immer dann sorgfältig auf die Einhaltung der Regeln pocht, nie aber wirklich tief in seinem Inneren erfüllt ist von dieser Musik, sondern eben immer nur ganz äußerlich guckt, was ist richtig, was ist falsch und deswegen natürlich auch nie wirklich dazugehört zu dem zum Kunstcharakter der Musik, sondern sein Musikhandwerker bleibt und ein Schlechter dazu und ihm gegenüber steht Walter von Storzing, das sozusagen Originalgenie, Copyright Wagner, der einfach tief aus seinem Inneren schöpft, der singt, wie ihm sein Unbewusstes gebietet, der sich nicht um Regeln, Traditionen und sowas schert, sondern der mit dem Herzen dabei ist. Und das Ganze kulminiert dann eben in diesem Wettbewerb, wo Beckmesser, der fiese Möb, halt Storzings Komposition gestohlen hat und als seine eigene präsentieren will, weil er natürlich auch weiß, dass er gegenüber dem Wagner-Originalgenie ein ziemlicher Loser ist. Hofft also, wenn er einfach das Lied von dem präsentiert, dann kann er damit den Sieg davontragen. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil ihm das Ganze einfach so fremd ist und er eben nur reproduziert, was ein anderer geschaffen hat. Und es ist so ein bisschen wirklich so ein, von Nicolas Fassonier kommt, das ist so eine Art Infotainment-Geschichte, diese ganze Meistersinger. So geht Komponieren richtig, so geht Komponieren falsch. Und richtiges Komponieren, das bin übrigens ich, Wagner, und mein alter Ego, Storzing. So, ach so, nee, das wäre jetzt eigentlich das Falsche. Egal, machen wir es so. Also, Herr Beckmesser kommt jetzt mit dem Lied von Storzing und trägt das dem Publikum vor. Wo ist denn das, wo es gerade abspielt? Da. Nee, das da. Jetzt habe ich das ja doch falsch gemacht. Okay, das ist die CD, die können wir gleich brauchen. Okay, ich hatte das hier jetzt. Ja, egal, wir können es auch einfach durch. Ich wollte es eigentlich jetzt so. Also stoppen, das, worum es geht. Auch hier erstmal stoppen. Also die entscheidenden Stellen waren jetzt eben schon, ich habe jetzt ein bisschen hier gerade den Überblick verloren, aber das Entscheidende war eben bis zu dem, das Lied ist gar nicht von mir und vorher eben das Volk, wie es lacht und erklärt so, der wird noch am Galgen enden, kommt so, gibt sogar auch eine Zeile. Und das Interessante ist eben, natürlich wird gleich dann Walter von Storzing das gleiche Lied nochmal präsentieren, aber es wird ganz anders sein und es wird aus tiefstem Herzen kommen, was dadurch dann nochmal symbolisiert ist, dass er irgendwann dann das Blatt, wo er den Text von abliest, fallen lässt und einen eigenen extemporiert, also einen ganz neuen und das Volk ist hingerissen und jubelt und am Ende wird Hans Sachs der Weise Schiedsrichter nochmal sagen, ja, Original-Genies sind super, aber ehrt mir trotzdem die alten deutschen Meister, das darf man nicht vergessen. Und aber die Lehre ist eben von diesen beiden Produkten, kaufen Sie bitte das Produkt mit dem Siegel Original-Genie und nicht das Produkt mit dem Siegel Nachmacher. Das andere Interessante, und auch darüber könnte man nochmal reden, dass musikalisch die Beckmesser-Version die eigentlich deutlich interessantere ist. Und zwar gerade deswegen, weil Wagner ja dafür sorgen muss, dass es alles ein bisschen schief und krumm klingt, ist das eine viel dissonantere Version, als die dann Storzing singen wird. Die, falls ihr Lust habt, können wir die nachher gerne auch nochmal anmachen, die eigentlich so ein bisschen langweilig dahin plätschert. Gut, und insofern noch vielleicht ein paar Worte. Was ist jetzt eigentlich das musikalisch Neue an Wagner? Wagner war ja, und es ist tatsächlich ein bisschen schwer vorstellbar, weil man mit dem Namen ja vor allen Dingen heute Antisemiten, Reaktionäre oder einfach nur Spießer assoziiert. Aber Wagner war ja tatsächlich im 19. Jahrhundert das Ärgernis aller Reaktionäre und jemand, der als wirklich modern galt, mit dem Widersacher Brahms, der eben als konservativer galt, während Wagner eben in neue, unbekannte Dimensionen vorstieß. Und diese Neuerungen von Wagner sind, und zwar sowohl auf dem Gebiet der Harmonik als auch auf dem Gebiet der Klangfarbe, eben welche, die tatsächlich so Dinge brachten, die es vorher noch nicht gab, die aber alle interessanterweise eben in diesem Zusammenhang stehen, den ich vorher angerissen hatte, der Verklärung, Mythologisierung, Entrückung der Musik, die also alle einem gewissermaßen wiederum antimodernen Zweck dienen. Um das vielleicht ein bisschen klar zu machen, muss ich einmal so kurz darstellen, wie funktioniert Zeit in der Musik bis Wagner. Ich mache es wirklich auch nur relativ kurz und knapp. Also die musikalische Zeit eben vorher, hinterher, Anfang, Ende, wird ja eben über das tonale System konstituiert, und zwar eben über das tonale Gefälle. Ein Stück beginnt mit der Tonika, also dem Dreiklang auf dem Grundton, meandert durch die Gegend, wird sozusagen immer wieder an die Tonart zurückgebunden durch charakteristische Akkorde, vor allen Dingen die Subdominante, also dem Dreiklang auf der vierten Stufe der Tonleiter, und der Dominante, dem Dreiklang auf der fünften Stufe der Tonleiter, und endet am Ende dann wieder auf der Tonika. Das ist sozusagen das idealtypische Kompositionsprinzip, was man sowas in, man so ungefähr in Alle meine Entchen hat oder Hänschen klein oder so, die funktionieren alle genau so. Und man weiß eben immer, an einer bestimmten Stelle ist eine Spannung und so kann das nicht bleiben. Und wenn dann der Grundton wieder erreicht ist, weil wissen alle, ah, jetzt ist es zu Ende. Jetzt fühlt es sich richtig an. Und das ist so, naja, also natürlich ganz grundlegend einfach, das, wie musikalische Zeit organisiert wird, wie also ein logisches Vorher-Hinterher, eine Art von Zielrichtung, also ein wohin strebt die Musik, organisiert wird. Natürlich gibt es dann unglaublich viele Verwicklungen, die man darauf aufbauen kann, die man aber analytisch eben wieder sagen, auf diese Grundtonart und auf dieses Verhältnis von vor allen Dingen das Verhältnis von Tonika, Subdominante, Dominante beziehen kann. Man kann diese Akkorde umschichten, man kann noch zum Beispiel einen Ton draufsetzen, dann hat man einen Septimakkord, man kann dann unten wieder einen wegnehmen und all solche Sachen. Aber man kann es analytisch immer und auch mit dem Ohr in gewisser Weise immer zurückbeziehen auf die Grundtonart. Man weiß sozusagen, wo man ist, und man weiß dadurch auch so ungefähr nachvollziehen, wohin die Musik will. Und bei Wagner ist das eben sehr viel schwerer. Bei Wagner, wahrscheinlich haben viele von euch schon mal den Begriff Tristan-Akkord gehört. Und weil der eigentlich der berühmteste von den Akkorden ist, die sich eben kaum noch auf dieses tonale Schema beziehen lassen. Also man kann daraus irgendwie ein so und so Quart-Sechst-Akkord mit vermindertem Quintvorhalt oder irgendwie sowas machen, aber eigentlich sagt einem das nichts mehr. Und ich guck mal, ob ich das diesmal hinkriege. Nee, andersrum. Noch einmal. Ja, eins wieder zurück. Da, ja, genau. Ich spiele nur mal einmal den Anfang von Tristan und Isolde vor. Dieser Akkord, wo die Musik so ein bisschen stehen zu bleiben scheint, so in der Luft hängt, das ist eben der berühmte Tristan-Akkord. Das reicht eigentlich auch schon. Das, ja, das ist ziemlich einfach. Man kann Tristan-Akkord bei Wikipedia eingeben und kann sich den da nochmal anhören und so. Aber das Entscheidende ist eben, dass bei Roger Behrens stand irgendwann mal, es seien alle 12 Töne der chromatischen Skala. Das ist es nicht, aber es ist schon ein sehr vieltöniger Akkord, und es ist keiner, der sich den man so klar als Dissonanz oder als Konsonanz erkennen kann, den man also entweder klar auf eine Tonart zuordnen kann oder der klar aufgelöst werden will, sondern der einfach irgendwie ist. Und danach setzt die Musik dann immer neu an, weil sie da eigentlich sozusagen so stehen bleibt, so ein bisschen auf der Stelle schwimmt und es insgesamt einen ziemlich, ja, schwebenden Eindruck hinterlässt. Das war eine Sensation und eine der kühnsten harmonischen Neuerungen der Musikgeschichte. Und sagen, in die gleiche Richtung gehen sehr viele von den Neuerungen, die Wagner eingeführt hat. Zum Beispiel insgesamt wird, ich könnte jetzt noch an ein paar sozusagen technischen Sachen weiter ausführen, aber vielleicht insgesamt, dass diese harmonische Zielrichtung der Musik auf verschiedensten Ebenen unterminiert wird, abgeschwächt wird, dass also dass stattdessen zum Beispiel anstelle von diesen Dreiklangverhältnissen so die sogenannten chromatischen Fortschreibungen treten, das heißt, dass in Halbtonschritten weitergewandert wird, also diese ganz kleinen Schritte, die dann wiederum in jede Richtung sich bewegen können, die so ein bisschen vor sich hin wuchern. Oder auch zum Beispiel, dass Wagner eigentlich der erste Komponist war, zusammen mit Berlioz, der dem Problem oder der dem Parameter der Klangfarbe einen eigenen gleichgewichtigen Rang zu Harmonie, Melodie, Rhythmus zugewiesen hat. Klangfarbe meint also nicht Tonhöhe, Tondauer, sondern welches Instrument spielt ein Ton. Und das Wagnersche Orchester, was ja ein Riesenorchester ist, gesehenen Ausmaßen, hat halt eben auch häufig, dass ein bestimmtes Motiv, ein bestimmter Klang dann eben von verschiedenen Instrumentengruppen gespielt wird, wodurch es weniger also eine Veränderung in der Zeit gibt, als vielmehr eine Veränderung im Raum. Das heißt, wie Gerhard Scheid das mal, finde ich, sehr schön formuliert hat, dass ein Klang aus verschiedenen Richtungen beleuchtet wird. Der Klang selbst bleibt aber hängen. Und insgesamt ist das vielleicht das, was man als das Typische der Wagnerschen Musik beschreiben kann, dass sie eine Verräumlichung betreibt. Das heißt, diese ungeheuren zeitlichen Ausmaße, die sie ja hat. Ich meine, der Ring sind 3 bis 4 Stunden Opern für ein einziges Werk. Ist gleichzeitig eben der Art, dass man die Zeit gar nicht fühlen soll, dass die Zeit sozusagen festzustehen scheint und dass die Musik eben diese über einem zu schweben scheint. Und diese Art eben des über einem Schweben oder Entrücken ist gerade das, wodurch die Musik sich selber eben ihren mythologischen Charakter gibt. Etwas, was über den Menschen schwebt, was sie sozusagen ihre Köpfe hochwenden müssen, wo sie nicht logisch nachvollziehen können in den klassischen musiksprachlichen Kategorien, wie eins aufs andere folgt, sondern wo sie eben immer schon in der reinen Gegenwart sind, mitschwelgen. Deswegen seit Nietzsche eben auch die Formel des Rauschhaften bei Wagner eigentlich als Charakteristikum seiner Musik gewählt wird. Das hat auch die Folge, dass die Musik sich eigentlich nicht wirklich entwickelt. Und das ist dann das, wo sich sozusagen der musiksprachliche Fortschritt zugleich eben wieder als ein Rückschritt darstellt. Während die Wiener Klassik, also gerade Beethoven, während bei der eigentlich Entwicklung alles ist, während selbst die griffigsten Motive, wie zum Beispiel das der Kreutzer-Sonate, sagen aus ganz amorphen Tonquellen erst ganz langsam sich herausschälen und erst nach einigen Takten überhaupt wirklich komplett da sind, also sich aufgebaut haben müssen und sich dann wieder abbauen, ist in Wagners Musik sind alle Motive, und wir haben vorhin bei Mime auch einige sehr prägnante Motive gehört, die zum Teil wirklich alle vier Opern des Rings durchziehen, die sind immer schon da, sie werden kaum variiert, sondern sie zeigen eben so ein bisschen dem Zuhörer an, okay, jetzt ist gerade wieder Grübelmotiv angesagt. Jemand grübelt, oder Schwertmotiv. Jemand hantiert mit einem Schwert, oder zur Not das Nibelungenmotiv, was sich eben durch alle vier zieht. Das, was ganz am Anfang war, war das Nibelungenmotiv. Sehr prägnant. Wir sind immer noch im Ring. Das ist ein bisschen böse, weil es natürlich auch durchaus in gewissem Maße Variation gibt und weil es andererseits so einen Moment ja überhaupt braucht, um solche ungeheuren Zeitdimensionen zu bewältigen. Also ein Moment von, okay, das erkenne ich wenigstens wieder, während die Musik so ein bisschen vor sich hin meandert. Aber es ist eben doch relativ typisch für Wagner, dass es diese Art von entwickelnder Variation, wie sie vor ihm Beethoven hatte und nach ihm Schönberg, dass er das eigentlich nicht kennt. Und das verweist wiederum, und auch das hatte ich in meinem Konkretartikel vor allen Dingen versucht darzustellen, gleichzeitig zurück auf den Inhalt, was schon eben Adorno in seinem Versuch über Wagner festgestellt hat, dass Wagners mythologische Stoffe eigentlich auch inhaltlich gar keine Entwicklung dulden, dass immer schon durch Schicksal alles vorher entschieden ist. Das spiegelt sich dann eben auch in dieser entwicklungslosen Musik wieder. Es gibt gar keine Konflikte, wo unklar ist, wie sie ausgehen könnten, sondern am Ende sterben einfach alle. Der Tod ist ja immer das, wo man sich sicher sein kann, irgendwann ereilt er sie, ereilt er einen, ereilt er jeden. Und am Ende von Wagners Opern stehen praktisch nie die glückliche Liebesbeziehung, außer tatsächlich bei den Meistersingern, sondern fast immer eine tote Frau, die entweder an unglücklicher Liebe gestorben ist oder an glücklicher Liebe, der Liebestod von Isolde zum Beispiel, aber wo nie irgendwie zwei zueinander kommen, sondern immer das Schicksal es verhindert und der Tod sozusagen als das immer Gleiche, das einzige Neue ist, was noch kommen kann und womit dann auch eben die Opern enden. Diese Art von ja geradezu einer panischen Angst vor Vermischung, Veränderung, Wachsen. Das ist zum Beispiel etwas, was im Parsival dann wiederum sehr ausgespielt wird, wo die ewige Verführerin Kunri, wenn sie mit jemandem Sex hatte, ist er dann kastriert, also verwundet, leidet irgendwie sein Leben lang an einer Speerwunde wie am Vortas, und am Ende ist Kunri selber total glücklich, wenn sie jemand erlöst von ihrem ewigen Leben und sie endlich sterben darf, und alle sind glücklich, die Frau ist tot und die Gefahr von Liebe und Sexualität ist gebannt. Die Tatsache, dass es eigentlich keine Konflikte gibt, dass es nichts gibt, was es, keine Spannung gibt, die ausgetragen werden muss, auch in einer musikalischen Hinsicht, dass die Spannung immer schon wie in diesem Tristan-Akkord stillgestellt ist, also sagen nirgendwo hin will, erzeugt, denke ich, gerade diesen merkwürdig rauschhaften Charakter der Musik, der man nicht folgen könnte, würde man nicht in ihr schwelgen. Ähnlich, oh Gott, gleich muss hier wieder das Passwort eingegeben werden. Ähnlich ist es ja, um einen ganz besonders bösen Vergleich zu wählen, in den Filmen von Leni Riefenstahl. Wer Leni Riefenstahls Parteitagsfilme kennt, weiß, dass da endlose Kaleidoskope von Menschen sind und gleichzeitig passiert aber eigentlich nichts. Und diese ganze Spannung, dieses ganze, was da, dieses Zusammenzwingen von verschiedenen Menschen zu einem, kann sich nirgendwohin entladen, so dass die Leute also mit so ein bisschen aufgekribbelten Gefühl aus dem Kino kommen, wenn sie nicht dabei eben eingeschlafen sind. Und einen Moment davon gibt es, denke ich, auch bei Wagner. Wenn der Satz, der ja morgen Abend als Titel gewählt ist, wenn der Satz, immer wenn ich Wagner höre, möchte ich nach Polen einmarschieren, von Woody Allen, stimmig ist, ein Gehalt hat, dann nicht deswegen, wie man zu leicht denkt, weil Wagners Musik eben immer so eine martialische Kriegsmusik sei, eine, es gibt ganz im Gegenteil relativ wenig marschmäßige Elemente, sondern ganz im Gegenteil, oder nicht eben ganz im Gegenteil, sondern weil zugleich im Gegenteil dieses schwebende, diese unausgetragene, unabgeleitete Spannung die Zuhörer unter Strom setzt. Und es gibt, denke ich, keine wirklich genialere Umsetzung von genau diesem Moment an der Wagners Musik als die berühmteste Szene. Und jeder, also alle, die Wagner nicht kennen, kennen doch irgendwie den Walkürenritt. Und ich möchte einmal das nochmal zeigen, die Szene aus dem Film Apocalypse Now, die berühmt geworden ist, und daran vielleicht nochmal sagen, warum sie funktioniert und warum sie aber auch eine ist, die wiederum ein bestimmtes Moment an Wagners Musik rettet. Und jetzt einmal noch. Genau. Achso, war schon. Ah, danke schön. Okay. Genau, also es ist ja wahrscheinlich eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte und meistens darauf verkürzt eben, dass dieses marschmäßige Vorwärtstreiben, ne, des Walkürenritts das ist, was da wiedergespiegelt wird. Aber ebenso wichtig für das Funktionieren ist gerade genau das andere, was in diesem Bild ziemlich am Anfang eingefangen ist, von den Hubschraubern, die quasi in der Luft stehen. Das heißt, gleichzeitig ist es eben auch immer eine Musik, die mit dieser Art von Flirren, also gerade in dieser die Frauengesangsstimme, eine ist, die zu schweben scheint, also die gerade diese Einheit von Schwere und Schwerelosigkeit, also was so Iron Butterfly, Led Zeppelin in sich vereint und gerade als solche eben überhaupt erst anders als ein stinknormaler blöder Marsch wirklich so funktioniert, wie eben diese Ästhetisierung von Gewalt hier eben funktionieren kann, weil eben nur aus der Stimmung des entrückten Beobachters, des von der Musik in metaphysisches Sphären erhobenen Zuhörers, Zuschauers wirklich aus dieser Höhe die Menschen nur so wie kleine Ameisen aussehen, die höchstens zur Belustigung dienen können, aber nicht zur Empathie. Gleichzeitig, und das denke ich, ist, wenn man über Wagner redet, und das wäre auch mein Fazit, gleichzeitig zeigt diese Szene aber auch, insofern sie ja nicht einfach irgendwie eine ist, eine Feier von Gewalt ist, sondern eine, wo der Zuschauer sozusagen über sein eigenes Mitgehen ja erschrickt. Dass Wagners Musik immer doch auch beides ist. Es ist, es komponiert die Ressentiments aus, aber im Auskomponieren legt sie die auch offen. Es ist also eine, die Funktionsweise des Ressentiments immer auch nachvollziehbar macht. Genauso wie man diese Bildsequenz hier analysieren kann, kann man eben auch den Ring der Nibelungen oder die Meistersinger analysieren, weil ein Komponist, der wirklich ein gültiges Kunstwerk gestaltet, eben so viel Objektivität da drin haben muss, dass es nicht einfach nur Propaganda ist, sondern eben auch ein Moment von Wahrheit. Und Wagner hat eben doch auch immer gültige Kunstwerke gestaltet. Wenn man von der Person Wagner selber ausgehen würde, dann wäre sie auf jeden Fall mehr Mime als Siegfried. Wagner selber war in seiner eigenen Wahrnehmung zufolge missgebildet. Er hatte ein Problem mit illegitimer Herkunft. Er war ein Schnorrer und Schmeichler, hat dem König von Bayern die bekanntesten lobhudelnden Briefe geschrieben, aber auch Giacomo Meyerbeer, solange er dessen Förderung noch brauchte, hat seine Kunst immer wieder verkauft, trotz all seinen propagandistischen Feldzügen gegen verkäufliche Kunst. Er war also, wenn man so will, nach seinem eigenen Feindbild mehr ein Jude als ein Arier. Und ich hatte ja schon gesagt, dass er auch diesen Drang hatte, sich immer mit Juden zu umgeben. Es geht auch von diesen ganzen Bildern, die er da gestaltet, etwas so Zwanghaftes, wie eben auch von insgeheimer Attraktion Gesättigtes aus, die eben antisemitische, völkische Bildproduktion überhaupt erst nachvollziehbar, denkbar, analysierbar macht. Es ist vielleicht so ein bisschen wie bei Rainer Werner Fassbinder, der in den 70er Jahren, die ist der Müll der Stadt, der Tod, inszeniert hat, was für große Skandale gesorgt hat wegen Antisemitismus. Aber es ist gleichzeitig die Gestalt des reichen Juden, die da vorkommt, die für eine Formulierung sorgt, die vielleicht bis heute mit am besten Antisemitismus auf den Punkt bringt, wo einer der Antisemiten bei Fassbinder eben sagen, es denkt in mir. Und auf eine ähnliche Art ist es, denke ich, bei Wagner so, dass Wagner eben gerade, weil er gleichzeitig immer doch auch ein großer Künstler ist, sehr viel mehr zum Verständnis beiträgt davon, wie eigentlich seine Ressentiments funktionieren, gegen seinen eigenen Willen vielleicht, aber doch gerade über diese Art von, gerade dadurch doch eben zur Entmythologisierung beiträgt und damit auf vertrackte Art eben doch zur Aufklärung. Ja. Jetzt können Fragen gestellt werden. Ja, das ist immer schwierig. Also wir, man muss einerseits natürlich immer Künstler vom Werk trennen, und gerade weil Wagner auf eine komische Art und Weise ein unpsychologischer Komponist ist, also einer, wo eigentlich keine Individuen im Mittelpunkt stehen, nochmal mehr, also man hat nie so eine Figur, wo man sagt, okay, das ist der Autor oder so, das ist so ein, dessen Statthalter. Gleichzeitig aber, denke ich, nicht auf der unmittelbar psychologischen Ebene, aber eben doch in dem Sinne, dass ich vielleicht, sagen wir mal so, seine Weltanschauung und deren kompositorische Umsetzung doch aus einer gemeinsamen Wurzel speisen, ist es eben wiederum nicht trennbar, dass es einen Zusammenhang gibt dazwischen, warum Wagner Antisemit ist und warum er so komponiert, wie er komponiert. Aber das ist dann eben eine, wo es weniger um das biografische, den biografischen Zufall geht, also dass es ausgerechnet Wagner ist, sondern wo es eher tatsächlich darum geht, um Wagners Antisemit sein und Wagners Komponist sein, dass die in einem gewissen Verhältnis stehen. Und da denke ich eben schon, das hatte ich ja auch versucht zu sagen, dass man in vielen von den Gestaltungen der Judenkarikaturen eben ganz viel, also dass Wagner da drin viel mehr verrät, als er eigentlich verraten möchte. Er möchte die vorführen zur Belustigung, also Mime ist ja eine Figur zur Belustigung. Er möchte sie vorführen, vielleicht auch als Erzhalunken. Das ist dann eher die Alberich-Rolle. Aber er verrät gleichzeitig dabei ganz viel, woher die Ängste kommen. Diese Ängste vor Schwäche, vor letztendlich von einer gewissen Art von Weiblichkeit. Er verrät auch eine geheime Anziehungskraft da drin. Das ist das, was ich meinte, dass das Beckmesser-Lied eigentlich, obwohl es eine Karikatur sein soll, kompositorisch tatsächlich spannender ist als das Walter von Storzing-Lied, was der strahlende Superstar sein soll dieser Competition. Also er verrät dadurch eigentlich, was es alles abzuwehren gilt. Also was er abwehren musste, um Wagner zu werden, um der Komponist Wagner zu werden, der diese Opern, der diese Musikdramen schreiben konnte. So, aber da geht es eben, also das ist dann tatsächlich fast weniger unmittelbar psychologisch im Sinne einer biografischen Zufälligkeit, sondern verrät überhaupt über den antisemitischen Komplex einiges. Ich habe gerade bei dieser Apokalypse-Now-Szene, der ist eigentlich das ist nicht an Marschmusik, sondern meine erste Assoziation ist, dass irgendwie eine sehr, sehr pathetische Aufladung irgendwie ist. Dieser Pathos wäre vielleicht auch dann vielleicht würde damit zusammengehen, was du gesagt hast, mit diesem Schwebezustand. Würdest du noch mitgehen, dass der Pathos bei Wagner sich durch das Werk insgesamt zieht? Oder? Klar, das ist es ist natürlich unglaublich pathetische Musik auf verschiedenen Ebenen, also unglaublich, also immer ganz weihevoll aufgeladen, die verschiedensten Formen von Pathos, passt als Filmmusik zum Beispiel unglaublich gut auch zu Western häufig. Ich glaube trotzdem, dass gerade bei diesem Walkürenritt noch mehr dazu kommt als Pathos, weil es gibt ja verschiedene Formen von Pathos. Es gibt, das habe ich jetzt nicht, das können wir nachher auch nochmal zur Unterhaltung, das Leitmotiv von Parzival und die und eine Lord of the Rings Szene, wo das quasi verwendet wird. Da funktioniert das dann eher, dass sozusagen, dass der Zuschauer merkt, oho, hier sehen wir Landschaft, die ist ganz großartig, die ist erhaben, die ist auch so ein bisschen, die Menschen, die sich da drauf bewegen, sind nur klein. Das ist also, während wir diese Landschaft sehen, zugleich ein großer religiöser Moment zum Seufzen, so, dass diese Landschaft gleichzeitig was ganz Erhabenes ist. Aber es hat nicht diesen gewalttätigen Charakter, den das hat. Und ich glaube, da ist eben dieses sozusagen so Zusammenschmieden von so einer, ja, so eine fast stillstehenden Musik und einer sich eigentlich entladen wollenden, aber nirgends, also sozusagen ihr Ziel nicht findenden Musik, sagen noch wichtig, was überhaupt nicht, also was kein Widerspruch sein soll, ist es, Pathos ist da eben immer drin, diese Überhebung über das Normale hinaus, aber es kommt eben diese spezifische dazu, dass die Bilder sozusagen das liefern, worauf die Musik hin will, aber es nicht zeigen kann. So, die Gewehre bieten dann den logischen Zielpunkt dieser Musik. Ah, dahin soll sie sich also entladen. So. Denkst du, dass Wagner ein Waschbecken an diesem Lied war? Oder vielleicht nur ein kranker, charakterschwacher Nationalist? Ja, das ist eben die Frage. Ist das. Also eine Sache ist natürlich tatsächlich wichtig. Wagner war kein Nachplapperer. Also das, was er schreibt, gibt es vorher in der Form so noch nicht. Das ist schon, er ist schon innovativ. Ist dann ja unter anderem auch von seinem Familienclan alles weitergeschrieben worden, Schwiegersohn Chamberlain und so. Aber tja, ansonsten glaube ich, es ist eben, man kann diese Entscheidung nicht treffen. Also man kann nicht sagen, ach, das war gar kein Antisemit, sondern nur ein Charakterschwein, sondern er war gerade Antisemit, weil er ein Charakterschwein war, so auf der Ebene. Also jedenfalls, er setzt das taktisch instrumentell ein, aber er glaubt es eben trotzdem, oder wie Adorno das eben mal so schön formulierte, und glaube ich nicht umsonst in Anlehnung an diesen Wagner-Satz von Deutschsein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun, hat Adorno ja eben gesagt, ein Deutscher ist einer, der keine Lüge aussprechen kann, ohne sie zu glauben. So, das war dem Wagner, der Antisemitismus war dem Wagner auch darüber hinaus wichtig, als dass nur irgendwie zufällig ein Konkurrent um den Platz, um den so Europa sucht den Superkomponisten und zufällig Jude war. zurück auf diese möglicherweise enthaltene Wahrheit sein, dann wäre im Grunde die Anforderung an die Inszenierung, auch wie in dem Beispiel, das du vorgespielt hast, das irgendwie auf die Spitze zu treiben. Wo ich mich einfach gerade frage, ob das irgendeinen Unterschied macht in Bayreuth. So, zum Beispiel. Also ob das da irgendwer mitbekommt. Ich habe jetzt gerade ein wunderschönes Vorurteil von Menschen in Bayreuth. Ja, es kriegen Leute mit. Also es ist ein gesellschaftliches Ereignis. Also das heißt, selbst wer nicht da ist, kriegt mit, was die Leute, die da sind, sagen. Also und das war schon die Boulez-Chéreau-Inszenierung war schon extrem wichtig und gerade weil sie eben auch umkämpft und umstritten war und echte Wagnerianer das ein Skandal fanden, ähnlich wie später dann auch die Konvitschny-Inszenierung von Wagner, die das Ganze noch ein bisschen überkandidelter, sagen wir mal, in Richtung von so Nazi-Antisemiten-Trash inszeniert haben. Ja, es ist schwer zu sagen, weil Konvitschny selber nicht so richtig weiß, was ich davon immer halten soll. Ich finde auch Boulez und Chéreaus Inszenierung nicht in allem gelungen, aber in dem Punkt, dass sie nicht versucht haben, das zu verkleiden, sondern im Gegenteil, also mit diesem ganzen Händering und dass er eine Brille hat, die er ständig putzt und solche kleinen Details. Also wirklich zu sagen, nee, hier, genau das wird da gerade gemacht. Das finde ich schon, ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, die eigentlich eher erkenntnisbefördernd ist. Und wie gesagt, es hat dann für sehr große und sehr viele Diskussionen gesorgt und man kann das heute eben dann sogar auf YouTube nachverfolgen. Man muss noch nicht mal mehr in Bayreuth gewesen sein. Ich stelle sich so ein bisschen die Frage, also du hast jetzt zum Beispiel Apokalypse Now gezeigt, das ist natürlich an sich nicht Wagner. Das ist natürlich die Musik, ja. Wagner, aber es ist eine ganz klare Inszenierung von Francis Ford Coppola und es ist eine ganz klare, das Bild überwiegt letztlich. Mhm. Und letztlich ist die Wahrnehmung so, dass das Bild die Musik bestimmt. Und die Kontextualisierung findet über das Bild statt. Die Frage ist halt, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Das ist natürlich absolut, das ist ja richtig gesagt, das ist eine der meistzitierten Filmzitate der Filmgeschichte. Aber es ist extrem schwierig, weil das ist heutzutage sozusagen mit 130 Jahren, 140 Jahren Abstand, sozusagen das, was heute von Wagner übrig bleibt, ist eben dieser Walküre-Ritt. Und für mich so ein bisschen die Frage nach der kritischen Distanz eigentlich zwischen Rezeption und Produktion, also vom Original Wagner und mit dem, was mit Wagner gemacht wurde. Das ist interessant. Ja, also du hast natürlich vollkommen recht, das ist nicht Wagner, also es ist auch, ja, es ist nicht der Walkürenritt einfach, sondern der ist natürlich auch dramaturgisch so zusammengeschnitten worden, wie Coppola das brauchte in dem Moment. Also der Walkürenritt in der Oper würde sich anders anhören und nicht nur, weil die Bilder dazu fehlen. Ich finde, es ist ja nicht umsonst eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte und die Frage ist, warum funktioniert sie eigentlich so gut? Und da fand ich eben schon das Moment, dass er auch ein Kommentar auf ein bestimmtes Moment im Wagnerschen Werk, also, nee, andersrum, dass er letztendlich, er kommentiert eben einen bestimmten Zug, ein bestimmtes Moment bei Wagner, ziemlich gut und ziemlich brillant und stellt gleichzeitig, soweit Matthias Künzel da recht hat, auch eine Kontinuität her, weil Matthias Künzel sagt, was ich jetzt nicht weiß, ob es stimmt, aber ich habe auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass schon die in der Wochenschau die Wehrmacht ihre Bilder von Fliegerangriffen eben mit dem Walkürenritt unterlegt habe. Und ansonsten hast du natürlich insofern recht mit diesem Zeitunterschied von 130, 140 Jahren, das ist eine, ja, was bedeutet der eigentlich? Und wenn ich jetzt mal kurz überlege, also was richtig ist, ist, dass es natürlich nicht in dem Sinne mehr die Wagnerianer gibt, wie es sie mal als wirklich Fraktion im deutschen Bürgertum gegeben hat. Also Leute, die ja, die ihren Wagner wirklich lebten und ihre Kinder Wahnfried nannten oder sondern das ist natürlich viel mehr zu so einer Art kulturindustriellen Produkt herabgesunken ist, wo eben tatsächlich, wenn du Mitglied der Elite sein willst, musst du halt schon irgendwann mal die Pilgerfahrt nach Bayreuth gemacht haben. Aber wo der Einfluss, der unmittelbare Einfluss auf das Geistesleben natürlich sehr viel geringer gewesen, also ist, als es das mal war. Und wo auch schon die Frage ist, also wann hat dieser Einfluss aufgehört? Weil war es in den 50er Jahren, in den 30ern, in den Nullerjahren? Auch das ist nochmal eine Diskussion. Also wo man sagen nicht mehr unmittelbar vielleicht den Zwang hat, in Opposition dazu stehen zu müssen, weil das so gefährlich ist. Also niemand wird heute Nazi, weil er zu viel Wagner hört oder so. Das ist Quatsch. Sondern höchstens jemand, der Nazi ist, denkt, ich müsste eigentlich mal Wagner hören, und dann hört er das und dann merkt er, damit kann er überhaupt nichts mehr an, damit kann er überhaupt nichts anfangen und hört dann wieder lieber seinen Oi-Punk oder so. Gerade das schafft aber vielleicht dann eine Voraussetzung, um, weiß ich nicht, um vielleicht das gerade in dem Sinne, wie ich meinte, auch als analytisches Instrumentarium zu verwenden, um sozusagen überhaupt als Vergrößerungsglas für die Phantasmagorien des 19. Jahrhunderts zu verwenden, die da alle irgendwie drin kondensieren. Also diese Antisemitismus, völkisch, das ist ja nur eins, überhaupt dieser ganze Drang, sozusagen aus dem hohlen Bauch heraus eine Mythologie zu erschaffen. Also ein mythologisches Gigantobombast-Szenario. Das ist so 19. Jahrhundert mit seinen Plüsch und ja, und seinem Nebeneinander von guter Stube und Größenwahn. Und das sieht man halt in Wagner wie ein Brennglas. Und vielleicht schafft gerade die zeitliche Distanz die Möglichkeit dazu, nicht einfach Anti-Wagnerianer sein zu müssen, obwohl einen so Gedenkjahre wie dieses dazu doch verführen, einfach als Wagner-Schwein, Antisemit, aufzutreten. Aber das ist ja Blödsinn. Das ist ja nicht wirklich produktiv, sondern tatsächlich in dem Sinne, diese Art von, ja, wie kann ich darin eigentlich was begreifen, auch an dieser Musik über Antisemitismus, pathische Projektion, Sexualangst oder, wie kann ich darin auch was über, ja, die Dialektik der Aufklärung in der Musik begreifen. Es ist ja eben schon, ich hatte es nicht erwähnt, aber es ist ja auch schon so, dass zum Beispiel es hätte kein Schönberg und damit kein Bruch mit der Tonalität ohne Wagner gegeben. Und den Link muss man halt auch immer irgendwie hinkriegen. Man kann nicht einfach, wie ich es vielleicht auch ein bisschen zu doll gemacht habe, sagen so, das ist halt alles nur rückwärtsgewandt. Nein, das ist zum Teil extrem modern. Und gerade darin, weil es so extrem modern ist, wieder mit dem Hang zurück, weil so funktioniert Modernität eben in der bürgerlichen Gesellschaft. Aber sag mal, die Familie Wagner hat sich überhaupt nicht mal distanziert von diesen Sachen, ne? Bis heute nicht. Ja, Familie, ja, das ist ja immer schwierig. Also, die Familie Wagner ist natürlich im Kern tatsächlich ein Verbrecherhaufen. Gleichzeitig stimmt es nicht, dass es niemand aus der Familie gegeben hat. Es gibt einige, die da sehr kluge und vernünftige Sachen zu gesagt haben, aber sozusagen der Kern der Leute, die dann eben auch den Familienbetrieb Wagner quasi weitergeführt haben, Bayreuth und so, das sind natürlich, ja, das sind Verbrecher. Ja, also von Winifred und Wieland und ja, mit W, das ist Weiher, Weiher, Walle, Walle. Das ist auch nicht schön, aber genau, natürlich waren gerade die unmittelbaren Wagner-Nachfahren, die waren so dicke mit Hitler. Also ja, und da ist bis heute eben, gibt es Korrespondenzen, die nicht freigegeben sind für die Forschung, in die niemand reingucken darf und. Nur, das hat natürlich nicht unmittelbar was mit dem zu tun, wie wir, also auch das geht natürlich ein in die Rezeptionssituation, aber es ist nicht unmittelbar etwas, was mit den Kompositionen zu tun hat. Also ich meine, die Kinder könnten Verbrecher sein, selbst wenn Richard Wagner ein herzensguter Held und Menschenretter gewesen wäre. Also das ist, finde ich, immer noch zwei Sachen, die Geschichte der Familie Wagner und tatsächlich die Rezeptionsgeschichte dieser Opern oder der Musikdramen, das sind ja gerade keine Opern. Jo, wenn jetzt gerade Unruhe ist, können wir einmal zum Schluss noch Wagner in Mittelerde kurz anspielen und dann vielleicht hier trinken gehen. So, das ist hier der Anfang von Parzival. Braucht immer ein bisschen, bis er laut wird. Das ist, also das ist das Parzival-Leitmotiv. Und jetzt hören wir einmal, ist das richtig? Das müsste es. Genau da. Jetzt können wir einmal nochmal das Aragorn-Leitmotiv. Thank you. Ja, also es ist natürlich nicht identisch, aber es ist tatsächlich in vielen die gleiche Tonfolge anders rhythmisiert. Und es funktioniert natürlich aber genau deswegen auch so gut, weil es wieder so eine Einstellung ist mit große Landschaft, kleine Menschen, die sich drauf bewegen und sozusagen genau diesen Distanzpathos, diesem über dem Alltag, dem normalen Schweben vermittelt. Und Parzival ist wiederum sagen, dass das religiöse Weihefestspiel, was Wagner ganz zum Schluss komponiert hat. Sonst ist Wagners natürlich schon besser als die vom Lord of the Ring. Jo.